1 Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Namen. Meine heutige Sendung trägt den Titel Welt verhindern. Is no dancer. Verhindern. Die Ruhrgebietsband Susanne Blech hat sich noch nie groß mit Lappalien aufgehalten. Mit dem neuen, insgesamt dritten Album freilich treibt sie es auf die Spitze. Welt verhindern heißt das, soeben erschienene neue Werk, wobei der Titel, dem das Ausrufezeichen fehlt, offen lässt, ob sich mit ihm nun eine Forderung verbindet oder aber, womöglich noch ungeheuerlicher, ob das Album an sich bereits so etwas wie eine Anleitung eben zum Weltverhindern bereithält. Eine Art Baukasten, nach Noten also. Letztens noch beendete jemand ein zugegebenermaßen etwas ermüdendes Gespräch über die Krisenherde dieser Welt mit dem wohl tröstend gemeinten Hinweis, die Welt drehe sich ohnehin weiter. Ich wusste natürlich sofort, was er meinte. Und ergänzte seinen Kommentar um den Halbsatz, ja, der Lauf der Dinge, aller Dinge.

Welt verhindern, Susanne Blech. Schon der Name sorgte vor Jahren, als er vermehrt aufzutauchen begann, für handfeste Fragezeichen und Stirnrunzeln aller Orten. Was soll das sein? Wer soll das sein? Eine Sie, ein Er, ein Beitrag zur Gender-Diskussion? Nein, nein und nein. Timon Kaleiter als Kopf dieser Gruppe verfolgte wohl schon mit dem Debütalbum Deutsche Renaissance, ein Kanon, vorrangig das Ziel, vertraute Zuordnungen, nennen wir sie aus heutiger Sicht einfach einmal Welt, diese Zuordnungen zu zerschlagen. Wer sein Publikum allerdings solchermaßen irritiert, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Er darf es beleidigen, beschimpfen, verunglimpfen. Damit ist am Ende noch jeder Zuhörer klargekommen. Aber bitte nicht irritieren. Denn daraus kann schnell so etwas wie panische Angst entstehen und für die geht niemand in ein Konzert. So als wisse Kaleiter darum, verleiht er einem seiner frühen Songs den Titel »Ihr habt nichts zu befürchten«. Ja, er ist ein Prediger, ein Pseudo-Rapper, ein Schauspieler, der seine Texte regelrecht deklamiert. Ein Figurenmix aus Robespierre und Eulenspiegel, wie er da am Bühnenrand steht, wie auf einer Barrikade. Bisweilen maskiert mit einer Strumpfmaske und einer monströsen Bohrmaschine in den Händen. Als Eulenspiegel damals die aufmüpfigen Bauern hinter sich scharrte, forderte er sie auf, sich der Schuhe zu entledigen und die in beliebiger Ordnung mit den Bändern an eine Wäscheleine zu knüpfen. Nachdem die Bauern seiner Forderung nachgekommen waren, bat er sie, ein jeder möge die eigenen Schuhe nun wieder von der Leine holen. Da kam es zu einer hemmungslosen Prügelei unter den Bauern und Eulenspiegel lachte schallend. Wie wollt ihr eure Herrscher vernichten, wenn ihr nicht einmal geordnet eure Schuhe von der Leine lösen könnt? Ähnlich kopfschüttelnd verfolgt auch Kaleiter das Treiben um ihn herum. Ihr rennt und rennt und rennt. Doch es brennt und brennt und brennt. Hände hoch, Feuerwehr! World Trade Pentagon! Keine Angst, Polizei! Wir haben da Bänder von! Schöner neuer Flächenbrand! Guter alter Opernball! Fallklang, Partnertausch! Hurra, hurra, Überfall! Und jetzt Achtung! Fließband, Baby. Du sitzt im Gefängnis, musst Zwangsarbeit machen und leistest noch freiwillig Überstunden. Du sitzt im Gefängnis, der Wärter lässt dich nicht raus und du gibst ihm noch Trinkgeld. Du sitzt im Gefängnis und schreist durch die Gitter, noch nie war ich so frei wie heute. Du isst eine Wassersuppe und redest dir ein, da sind Fettaugen drauf. Du sitzt im Gefängnis und wenn die APO kommt, verteidigst du mit den Wärtern zusammen die Zellen. Schaff doch die Zellen ab. Schaff doch die Zwangsarbeit ab. Schaff doch die Gitter ab. Schaff doch die Wärter ab. Schaff dir doch mal ein bisschen Freiheit an. Du kannst es dir wirklich leisten. Schaff dir doch mal ein bisschen Zukunft an. Zukunft kostet nichts, es ist genug da. Für die Zukunft zu arbeiten, macht sogar mehr Spaß, als die Vergangenheit zu verteidigen. Verschwende doch nicht deine ganze Kraft darauf, Gefängnisse zu schützen. Verwende doch mal die gleiche Kraft darauf, sie abzuschaffen. Verhindern. Gerade gehört die Politrockband Flo de Cologne, damals Anfang der 70er Jahre. Was ist wahr, was ist falsch, was gelogen? Für die Band und ihre Anhänger war klar, Lügen, das oblag der Springerpresse. Die Wahrheit, das war der Leuchtturm am Horizont. Die Zukunft mit glücklichen Arbeitern, satten Kindern und noch satterer Gerechtigkeit. Irgendetwas allerdings scheint falsch gelaufen zu sein. Wie oft soll ich lügen, bis ihr es begreift, ruft Karl Leiter aus und wähnt sich in einem Leben, das fühlt sich an wie Markus Lanz und als Belohnung oder schlimmer nur noch Beamte oder Punks. Zitat. Die Lüge, immer mal wieder war sie in Popsongs Gegenstand der Betrachtung. Alles Lüge, Rio Reiser. Immer aber schwang der feste Glaube mit, da sei neben ihr noch etwas anderes. Meinetwegen tatsächlich die Wahrheit. Bei Susanne Blech ist der Glaube ein anderer. Die Lüge ist allgegenwärtig. Sie ist notwendiges Lebenselixier schlechthin. Ohne sie geht rein gar nichts mehr. Ähnlich wie das Monsterreptil Godzilla hat auch sie an Höhe zwischenzeitlich gewaltig zugelegt. Lügen haben lange Beine. Das scheint das Credo dieser Band Susanne Blech. Und vermutlich deshalb kreist ein Song genüsslich um die Rechtsextremistin Beate Zschäpe und ihre Rolle als, Achtung, Katzenmutti. Den Text freilich hat Karl Leiter sich ja hier übrigens im Zusammenspiel mit Benjamin Stuckrad-Barre nicht aus den Fingern gesogen. Nicht zuletzt die Springerpresse, es gibt sie ja noch, ist da ganz erheblich in Vorleistung getreten. Bang titelte sie fragend im Februar 2012, was wird aus den Katzen der Nazi-Braut Zschäpe? BKA schiebt Verantwortung für die Tiere von sich. Liebe. gemacht, wenn Omas in die Heimat fahr. Achtung, Achtung, Machtergreifung, Achtung, rufen die Pastor. Ich und meine Rentnerfreunde gehen im Omnibus nach vor. Waffen aus Rhodesien, Blumen aus der Gärtnerei. Alle wollen reiten, doch niemand hat ein Pferd dabei. Achtung, Achtung, Machtergreifung, Achtung, rufen die Pastor. Mutter hat das Lunchpaket vergessen und danach verlor. Achtung, rufen die Pastoren. Deine Straßen haben Hunger. Ohne dich sind sie allein. Alle Katzen brauchen Liebe. Aber deine kommen jetzt rein. Deine Katzen haben Hunger. Ohne dich sind sie allein. Alle Katzen haben Sehnsucht. Aber du kommst nicht mehr rein. They don't understand me. Birthday, Christmas, they send all love. We both know it's just not enough. I'd feel alive as part of a team. San Pauli, hear me scream. Punk rock is neat taught. Punk rock is neat taught. Punk rock is neat taught. Punk rock is neat taught. Can't say she loves me, even though it's plain to see. I'm saying it to her so she can say it back to me. Sometimes our phone isn't quite what it seems. I'd have companionship as part of the team. Punk rock is neat taught. Punk rock is neat taught. Welt verhindern. Susanne Blech und Timon Kaleiter. Jeder kennt das. Ein Streitgespräch über ein Album. Dem einen gefällt's, dem oder der anderen gefällt es nicht. Irgendwann kommt der Punkt, da weiß einer von beiden nicht mehr recht weiter und sagt dann sinngemäß, aber die Texte. Ja, ja, die Texte. Wenn nichts mehr geht, dann müssen oft die Texte herhalten für eine Diskussion, die, seien wir ehrlich, längst verloren ist. Über Texte zu reden, das ist meist nichts anderes als der Versuch eines halbwegs geordneten Rückzugsgefechts. Mit Susanne Blech und ihrem Frontmann Timon geht es mir persönlich anders. Der Kerl, eindringlich wie nur wenige sonst, Eddie Argos, eben gehört mit Art Brut. Bei ihm ist es möglicherweise ähnlich. Dieser Timon treibt mich mit seinen Zeilen nun schon 3 Alben lang in den mittleren Wahnsinn. Interpretationen seiner Lieder sind, wo er mir mit nahezu jeder Zeile ein neues Subjekt um die Ohren haut, oft einfach gar nicht drin. Keinerlei Storytelling, stattdessen Slogans, wie von Sinnen herausgebrochen aus dem täglichen Irrsinn und immer wieder neu und vor allem irritierend neu zusammengesetzt. Stoppt Strauß, das war einmal Anfang der 80er Jahre. Welt verhindern, das ist heute. Mit Verstärkung übrigens durch den ehemaligen Snap-Rapper Turbo B, den Frittenbude-Sänger Stritzi Streuner und den zweifach als Co-Autor tätig gewordenen Stuckrad Barre. Kaleiter selber übrigens hat Medienwissenschaften, Literatur und Politik studiert. In Bochum, Düsseldorf und Madrid. Vermutlich weiß er nur zu gut, wie das ist, im Ausland in ein Gespräch über Musik aus Deutschland verwickelt zu werden. Oh, Kraftwerk. I love Kraftwerk. Yes, they are so great. I love them too. So oder so ähnlich könnte es hinsichtlich der Inspiration zum Song 1000 Jahre Kraftwerk gelaufen sein. Ich muss Timon mal fragen, wohl wissend, dass er über so etwas nicht sonderlich gerne redet. Am Freitag gibt die Band ihre Release-Party im Bochumer Club Rotunde, inklusive Live-Show. Klar, klar? Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn Susanne Blech es will. Welt verhindern. Verhindern. Susanne Blech. Wie ging das eigentlich los? Frühe Aufnahmen der Band, die mir vorliegen, datieren aus dem Jahr 2004. Songs wie Lass mich durch, ich muss nach Kairo wurden in Hamburg beim heutigen Jan Delay Produzenten und Manager Matthias Arfmann in dessen Turtle Bay Country Club Studio aufgenommen. Arfmann, ehemals Mitglied der Band Die Kastrierten Philosophen, dann als Produzent auch Mitstreiter innerhalb der sogenannten Hamburger Schule, hatte in den 90er Jahren Hip-Hop für sich entdeckt und war so auch auf ein Kollektiv aus Herne und Umgebung aufmerksam geworden. Das Tengu-Kollektiv mit eigenem Studio, Tengu Basement und eigenem Label, Z-Music. Ich selber lernte wenige Jahre später zunächst Jerry und Jobin aus der Susanne Blech-Band kennen. Zwei Brüder, die als Kinder bereits von Indien nach Deutschland gekommen sind. Mit der Familie ging es zunächst nach Schwelm, dann nach Herne. Die beiden trugen, als ich sie erstmals sah, goldfarben bemalte Masken vor den Gesichtern, standen als Solar Plexus auf einer Bühne des Juicy Beats Festivals in Dortmund und sahen aus wie zwei gigantische Fabelinsekten, wie sie da so tanzten, rappten und sangen. Aus den Boxen dröhnte unvergessen Wiley, Wearing My Rolex. Um ehrlich zu sein, wir verstanden uns auf Anni prächtig. Obwohl ich mit Jobins Namen ständig meine Probleme hatte. Mal sagte ich Jobim, mal Jimbo, mal Jumbo und er lachte immer schallend. Jobin und Jerry, die beiden machten mich im Folgenden bekannt mit weiteren Akteuren aus der Susanne Blech Band und dem unmittelbaren Umfeld der Gruppe. Dazu zählt unter anderem die bezaubernde Sängerin Danja Atari, der Dorstener Rapper Bülent alias Zwei Seiten und natürlich Sebastian, Timon, Dennis und die beiden Brüder Jens und Kai aus der Susanne Blech Band. Tobias, ein Anhänger des ruhmreichen SC Westfalia Herne war es dann, der mir bei ganz anderer Gelegenheit steckte, Susanne Blech sei aus einer Tanzband hervorgegangen, dem Poseidon Trio aus Herne. Und dieses Trio um Roger Paris, Cliff Holiday und Tony Rockford sei wohl nur deshalb entstanden, weil es in der Verwandtschaft eines der beteiligten Musiker offenbar bereits eine andere Tanzformation gab. Das Duo Albatros, welches übrigens bis zum heutigen Tag wohl noch zu existieren scheint. Für den Tanztee jedenfalls im Seniorenfreizeittreff an der Herner Hauptstraße zuletzt waren die beiden gebucht. Neben dem Harmonie-Express und Guido Goodrich. In the world to a brand new girl, I don't even know. my Rolex. Too much chaps don't know where my phone is. Here's my number, she already knows it. This chapter's a lot, better close it. Just the look in her eye was so evil. Wiley's a party guy and she knows it. ganz kurz. Wir haben zuletzt gehört, Musik natürlich, Wearing My Rolex von Wiley. Und im Anschluss daran hier gerade verklungen die bereits namentlich erwähnte Danya Atari mit einem Track aus ihrem meines Wissens immer noch aktuellen Album At the Back of Beyond She Found an Artichoke. Wo waren wir stehen geblieben? Vom Duo Albatros, also zum Poseidon-Trio. Die Gruppe um Timon Kaleiter soll wohl insbesondere im Umfeld von Westfalia Herne geglänzt haben, mit Titeln wie Mädchen aus Athen, Der Hengst am Herzen oder aber Achtung, Herne ist die geilste Club die Welt. Genauso übrigens schon hier, bis zum Anschlag, subversiv. Auch ein weiterer Zeitzeuge von damals, Daniel Zischke, gerät ins Schwärmen, wenn er an die Trash-Hits des Poseidon-Trios zurückdenkt. Daniel, der mittlerweile in Hamburg wohnt, ist freilich musikalisch in komplett anderer Mission unterwegs. Seine Band Entrails Out bewegt sich im Punk- und Metal-beeinflussten Genre Grindcore und hat vor kurzem das neue Album Am Puls der Zeit veröffentlicht. Ein Titel auf dem Album trägt den Namen der Band, Entrails Out, und wurde interessanterweise remixed von alten Homies, wenn man so will, aus Herne, Solar Plexus. Remixed zunächst und dann das Original, das klingt dann so. Nur nachts einvernehmlich Sex, einen heben weg. Homies klingeln, aber ich bin faul und bleibe nackt liegen, bis die Mädels bei der Nackt die Türen aufschließen alle. Meine Homies kommen selten allein, Gras und Bier bei, roll einen auf, zieh an der Lunte, atme Rauch ein, atme Rauch aus, die Lunge pfeift. THC plus, Promille im Blut, Autofahren ausgeschlossen, kein Geld für Taxen, also Bus und Zug nehmen. ÖPNV ist nicht so geil, aber nicht wirklich scheiße. Das Wegbier ist leer und wir stehen vom Club. Chuck ein mit dem Bauch an meine Trucks im Club. Wir zucken und zappeln ab und schlucken die Drinks. Ihre Zunge im Mund, meine Hand im Schritt. Susanne Blech, Welt verhindern. Eben oder gerade gehört die Hamburger Band Entrails Out und ihr Album Am Puls der Zeit plus vorhergehend der Remix von Solar Plexus. Als Jerry sich vor wenigen Tagen einmal wieder bei mir meldete, kam auch er gerade aus Hamburg. Im Dunstkreis des HSV-Stadions hatte dort das Holi Festival of Colors stattgefunden. Dem Ursprung nach ist dies ein indisches Frühlingsfest mit religiösem Hintergrund, bei dem die Feiernden und Tanzenden sich durch gigantische Wolken von Farbpulver bewegen, welches natürlich bereits nach kurzer Zeit Haut und Haare komplett bedeckt. In Indien, erklärt Jerry mir, werden so die Grenzen zwischen den Kasten bei denen verwischt, die allesamt das Pulver auf dem Körper und eben der Kleidung tragen. In Deutschland gerät das Ganze zum immer beliebter werdenden Open-Air-Party-Event mit zahlreichen DJs und noch zahlreicheren tränenden Augen. In Hamburg zumindest mussten Hilfsdienste allein 167 Partygästen die Augen ausspülen. Ratsam, so Jerry, der dort einige Bühnenmoderationen erledigt hatte, ist es tatsächlich, Taucherbrillen zu tragen. Er erwähnt dann noch seine Bollywood-Crew aus Heidelberg und lässt sich dann über das bevorstehende Susanne Blech-Konzert in der Bochumer Rotunde aus. Ich erkundige mich, ob es zufälligerweise in der Nähe des Clubs ein Kino gibt. Was willst du denn im Kino, fragt Jerry. Godzilla kommt, antworte ich ihm und versuche mich an einem möglichst düsteren Tonfall. Erst Kino, dann Rotunde. Das wäre gewissermaßen Weltverhindern im Doppelpack. Verstehe, sagt Jerry. Auch er hat plötzlich seine Stimme merklich gesenkt. Als werde ihm auf einmal klar, was letztlich da eigentlich auf dem Spiel steht. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.